Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für das in mich gesetzte Vertrauen. Vor mir liegt eine große Herausforderung, der ich mich unter Aufbietung aller meiner Kräfte und all meiner Erfahrungen stellen werde. Ich habe meine Arbeit stets als verantwortungsvollen Kampf gegen das Verbrechen verstanden. Und diesen Kampf werde ich mit Konsequenz fortführen. Ich, Rolf Bernhard Holle, versichere Ihnen, dass das heute gegründete Bundeskriminalamt schon in wenigen Jahren eine schlagkräftige Einheit sein wird, die die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit in Deutschland als Teil eines freiheitlichen, demokratischen Europas gewährleisten kann. Denn die politische Aufgabe, die sich Deutschland nach Ende des Krieges stellt, der Aufbau einer neuen, einer demokratischen Rechtsordnung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Ich bin ein Schweinehund, das ist gar nicht auszudenken. Hörspiel nach einem wahren Kriminalfall von Matthias Eckold und Tatjana Reese. Haben Sie Angst? Ich? Nein. Wovor? Vor den Bomben natürlich. Ach so. Ich glaube nicht. Nein. Brauchen Sie auch nicht. Hier im Keller unseres Polizeipräsidiums sind wir sicher. Verstehen Sie, Herr Eckert? Ja, August Eckert. Ich verstehe nicht. Diese Mauern hier sind undurchdringlich. Ja. Da draußen ist es jetzt sehr gefährlich, oder? Man gewöhnt sich. An was gewöhnt man sich denn? An den Alarm. Die Flieger. Ja, ja. Vor 2 Wochen ist der Raubtierkäfig im Zoo in die Luft gegangen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja. Und die wilden Tiere laufen jetzt in Berlin herum. Ach. Also, falls Sie hier rauskommen, passen Sie auf, lassen Sie sich nicht von einem Löwen fressen. Sie kommen doch wieder raus, Eckert. Ich denke schon. Ja, bestimmt. Sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Nein. Vielleicht dauert das ja auch alles gar nicht mehr lange, was? Ja, also... Der Krieg. Hm? Denken Sie so? Aber Herr Kommissar. SS-Hauptsturmführer und Kriminalkommissar Holle. Heil Hitler, SS-Hauptsturmführer. Heil Hitler, Eckert. Apropos, wie stehen Sie eigentlich zu unserem Führer? Ich war von Anfang an dabei. Von Anfang an? 1931 bin ich eingetreten in die Partei Nummer 436.816. Ich gehöre zu den alten Kämpfern. Ein alter Kämpfer, sagen Sie. Aber hier lese ich, Sie sind 1933 wieder ausgetreten? Nein. Ja. Pünktlich zur Machtübernahme? Ein Versehen. Warum sind Sie aus der Bewegung ausgetreten? Ich habe einen Antrag gestellt, dass ich eigentlich gar nicht ausgetreten bin. Ja. Die Einstellung der Beitragszahlung vor der Machtergreifung des Führers muss als Austritt durch schlüssige Handlung gewertet werden. Der Führer war Ihnen plötzlich kein Pfifferling mehr wert. Nein, das war nicht so. Ich wollte nur weg aus dem Erzgebirge, bin auf Wanderschaft gewesen. Und dann, als ich wieder feste Arbeit hatte, wollte ich wieder rein in die Partei. Sie haben dem Führer 5 Jahre Beitrag geschuldet. Aber die Ortsgruppe hatte mich in guter Erinnerung, haben Sie geschrieben, auf meinen Antrag hin. Sie sind nicht wieder aufgenommen worden, Herr Eckert. Nein. Aber ich war immer fürs deutsche Volk interessiert. Hab seit 1940 als der braune Glücksmann gearbeitet, mit viel Erfolg die Lose verkauft. Ich hab sogar das goldene Band. Was für ein Band? Für gute Verkaufsleistungen. Ja, mit guter Provision, Herr Eckhardt, nicht wahr? Ich habe tausende Lose für das Reich verkauft. August Eckhardt, Augen blau, blonde Haare, kräftige Statur. Schule? Ja, bis 14. Sitzen geblieben? Einmal. Einmal oder mehrmals? Sie haben hier korrekt zu antworten. Eckhardt, haben Sie mich verstanden? Mehrmals, Herr SS-Hauptsturmführer. Der dumme August? Ach, haben mich manchmal so genannt. Die Kinder im Ort. Sie haben ja dann eine interessante Lehre gemacht. Als Melker? Die hat nicht lange gedauert. Wie? Ja, ich hatte einen Unfall. Eine Kuh hat mich getreten. Ich lag 9 Monate im Krankenhaus mit meinem kaputten Bein. Aber Sie haben doch eine neue Lehre begonnen. Ja, als Schlachter. Als Schlachter. Ja. Da haben Sie gelernt, Vieh zu töten und zu zerlegen. Herr Eckhardt. Den Beruf habe ich gar nicht zu Ende gelernt, weil mein Bein so kaputt war. Aber wenn wir hier im Amt zum Beispiel ein Schwein durchgefüttert hätten, könnten Sie uns das doch dann ordentlich schlachten? Nein, ich habe die Lehre ja abgebrochen damals. Ich habe nur Lieferungen gemacht, nie geschlachtet. Aber zugesehen haben Sie doch mal bei einer Schlachtung, oder? Na ja, bestimmt. Aber warum wollen Sie das denn wissen? Wollen wir uns auf eine Grundregel einigen, Herr Eckhardt? Und die wäre, ich stelle hier die Fragen, klar? Zu Befehl, Herr SS-Hauptsturmführer. Seit 1937 arbeiten Sie im Reichsbahnbetriebswagenwerk Grunewald. Mhm. Ein kriegswichtiger Standort unseres Reiches. Gefällt Ihnen die Arbeit? Ja, die Arbeit mache ich gerne. Sie sind dort Gehilfe. Eigentlich sogar mehr. Ich weise neue Arbeitskräfte ein. Man hat sie befördert. Warum? Na ja, ich glaube, weil ich ein guter Rechner bin und eine anständige Handschrift habe. Zu Ihrer Handschrift kommen wir später noch. Diese Arbeitskräfte, wie Sie sagen, sind Juden? Ja, die leite ich an. Seit Anfang März. Mögen Sie Juden? Nein. Wenn Sie jüdische Arbeitskräfte anleiten, kommt es davor, dass Sie zum einen oder anderen einen persönlichen Kontakt aufbauen? Niemals, das dürfen wir nicht. Das ist strengstens untersagt. Wenn eine der Frauen nett aussieht... Nein. Ich habe doch meine festen Vorgaben und meine Prinzipien. Prinzipien nennen Sie das? Gehört es auch zu Ihren Prinzipien, dass Sie die eine oder andere Jüdin ein bisschen besser behandeln als die andere? Nein, das gilt doch als Rassenschande, mit so einer was anzufangen. Das gilt als Rassenschande. Empfinden Sie selbst das auch als Schande? Natürlich, Herr Kommissar. Aber früher, da waren Sie doch mal mit einem Juden befreundet. Niemals. Max Ledermann? Ehemals wohnhaft in der Nähe von Peine? So ein recht wohlhabender Mann. Ach ja, ich erinnere mich. Da war ich aber nur ein knappes Jahr. Seine Tochter hieß Lea. Habe ich kaum gekannt. Das ist ein bisschen wenig für eine Verlobte. Ach, die Geschichte. Ich höre. Ich bin weg, als der Max, also der Ledermann, mich verheiraten wollte. Ich mochte das nicht. Nicht die, sie war doch eine Jüdin. Das wurde mir dann klar. Das war 34, Eckhardt. Das hätte Ihnen da längst klar sein müssen, Nummer 4368 16. Ich bin weg damals. Hab nie wieder was von denen gehört. Da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Wollen wir noch mal ein Auge zudrücken. Danke, Herr SS-Hauptsturmführer. Sie wissen, warum Sie hier sind? Nein. Sagt Ihnen der Name Vera Korn etwas? Keine Ahnung. Das ist eine der privilegierten Jüdinnen aus Ihrer Abteilung. Doch kommen und gehen so viele. Ich kann mir die Namen nicht alle merken. Ihr Vorgesetzter vom Reichsbahnausbesserungswerk Berlin-Grunewald war bei uns. Der Mann hat ein ziemlich gutes Gedächtnis. Er meinte, Sie haben die Jüdin Vera Korn gut gekannt. Vera Korn! Vera Korn! Ach, ich glaube, jetzt erinnere ich mich. Ja, so eine kleine, etwas dralle. Ihr Vorgesetzter meinte, dass Sie die Jüdin Korn sogar sehr gut gekannt haben. Ich höre... Ich bin zweimal mit ihr... Ausgegangen? Mit einer Jüdin? War sie Ihre Geliebte, Herr Eckert? Niemals. Wo denken Sie hin? Sowas würde ich doch nicht tun. Aber Sie hatten guten Kontakt mit Frau Korn. Gut, würde ich nicht sagen. Ich bin bei Frauen grundsätzlich sehr zurückhaltend. Sie haben aber doch bestimmt mal mit einer was angefangen, oder? Ich komme bei denen nicht gut an. Na, na, na. Eckert, Sie sind doch ein strammer deutscher Mann. Ich bin nicht so gut ausgestattet. Ausgestattet? Was soll denn das heißen? Ich habe ein eher kleines Dings. Ja? Na, Geschlechtsteil. Na, sowas, Eckert. Meine Frau hat sich auch immer darüber lustig gemacht. Mit dem kleinen People, da gehst du mir sowieso nicht fremd. Da haben Sie es ihr dann aber gezeigt, was, Eckert? Manchmal. Ist aber schon lange her. Jetzt habe ich es aber satt, Eckert. Ist doch alles sentimentaler Mist, was Sie da erzählen. Wie sitzen Sie überhaupt da? Aber Sie können mir ja nicht mal in die Augen sehen. Sehen Sie mich an, los. Ihr schlechtes Gewissen steht Ihnen ja ins Gesicht geschrieben. So. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer schönen Handschrift. Ist sie das? Ja. Erstaunen Sie, Eckart, wo ich den her habe, was? Ich finde, dass dieser Brief ein sehr interessanter Fund ist. Lesen Sie ihn mir mal vor. Herr Kommissar, ich möchte etwas sagen. Vorlesen. Berlin, den 23. März 43, liebe Vera, zurzeit sitze ich hier so ganz allein, aber meine Gedanken, die waren Tag und Nacht bei Ihnen. Ich frage mich selbst, wie kommt es, den Gedanken an Sie? Werd ich nicht los, deshalb schreibe ich diesen Brief. Mein Innerstes hat sich dagegen aufgebäumt, wie man sie behandelt. Oh, könnte ich Ihnen nur mehr helfen? Die schlechteste Arbeit haben Sie wenigstens nicht erhalten. Glauben Sie mir, liebe kleine Vera. Weiter, weiter. Und was macht mein kleines Evchen für Sie? Schicke ich die herzlichsten Grüße mit. Das kleine Töchterchen Eva, wie rührend, Eckert. Ich hoffe, dass wir am kommenden Sonntag zu dritt ein wenig ausgehen können. So, Eckert, Sie hatten also keinen sehr guten Kontakt zu der Frau Korn. Das hatte sich so ergeben. Was hat sich so ergeben? Über die Arbeit. Sie hat mir von ihrer Tochter erzählt. Deshalb haben Sie beschlossen, am Sonntag zu dritt ein wenig auszugehen. Sie hatten ein enges Verhältnis zu der Jüdin. Ein sehr enges. Keine 3 Wochen, nachdem die Frau Ihnen unterstellt wurde. Da sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Ich rate Ihnen, mich in Zukunft nicht noch einmal anzulügen. Haben Sie mich verstanden? Ich habe Sie verstanden. Wo ist sie denn jetzt? Wer? Vera Korn. Wo ist sie? Wo ist das kleine Evchen? Das weiß ich nicht. Aber Sie hatten doch so engen Kontakt zu ihr. Außerdem waren Sie ihr Vorarbeiter im Betrieb. Sie ist schon ein paar Tage nicht mehr zur Arbeit gekommen. Aha, seit wann? Also eigentlich seit dem 20. November schon. Das haben Sie sicherlich gemeldet. Ja. Ja? Nein. Nein, das habe ich nicht. Sie lügen ja schon wieder, Eckert. Das ist ja ein dicker Hund. Warum haben Sie das unerlaubte Fernbleiben einer Jüdin nicht gemeldet? Also, bei uns im Betrieb gibt's so etwas, das fiktive Präsenz genannt wird. Also, wollen Sie mich veralbern? Sind wir hier im Theater oder in einem der größten reichsdeutschen Unternehmen? Es ist so. Wenn jemand unbezahlte Überstunden hat, kann ein Fehlen schon mal ausgeglichen werden. Das nennen wir fiktive Präsenz. Es kann ja mal jemand krank werden. Und wie soll er uns dann benachrichtigen? Haben Sie diese judenfreundlichen Praktiken erfunden? Nein, Gott bewahre. Da Mutter war ein sehr schlechter Einfluss im Betrieb. Ich konnte mich da nicht freimachen von. Die waren alle so freundlich mit den Jüdinnen. Ach, das ist ja sehr interessant. Das sollten Sie mir mal genauer erzählen. Im Betriebswagenwerk Runewald war man den jüdischen Arbeiterinnen gegenüber offensichtlich sehr freundlich. Ja, mit meinen klaren nationalsozialistischen Ansichten habe ich da allein auf weiter Flur gestanden. Ich galt in meiner Dienststelle geradezu als Antisemit. Die Judenfrauen haben einen Beamten nach dem anderen um den Finger gewickelt. Auch Sie? Zunächst hatte ich versucht, sie immer recht kräftig anzufassen. Die Jüdin, da habe ich dann Ärger mit meinem Vorgesetzten bekommen, vor allem mit dem Personalchef. Namen. Ich brauche Namen, Eckert. Otto Altenkirch. Was war mit Altenkirch? Zu den Jüdinnen war der auffallend freundlich. Er hat sie sehr human behandelt, wenn sie zum Beispiel mal fehlten. Er meinte dann, daran seien die ja nicht schuld, wenn sie vorgeladen würden von der Gestapo oder so. Wissen Sie, eigentlich konnte man bei uns die Arierinnen von den Jüdinnen kaum unterscheiden. Die Juden durften sich ohne Stern auf dem Betriebsgelände bewegen. Ah, ja, interessant, was Sie mir da erzählen, Eckert. Sehr aufschlussreich. Ich bin sicher, die Kollegen von der Gestapo würden für die Information dankbar sein. Aber zu Ihnen. Sie waren mit dieser Vera Sarah Korn doch etwas enger, oder? Meine Frau war ja weg aus Berlin wegen der Bombardierung und da fühlte ich mich allein und die Vera hat mich so nett angeschaut und... Und da haben Sie sich Hoffnung gemacht? Das kam einfach so. Ich habe gar nicht überlegt. Aber das ist doch nicht geheim geblieben. Nein, die hat ja damit angegeben und geschwatzt. Und dann sind die anderen Frauen gekommen und sind mich um Gefälligkeiten angegangen. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel Freifahrtscheine. Später auch Arbeitsbescheinigungen und Dienstausweise ohne den Judeneintrag. Unverschämt, diese Juden. Was, Eckert? Ich kann Ihnen sagen, Herr Hauptsturmführer, die wollten mich regelrecht erpressen. Ich habe natürlich alle Gefälligkeiten abgelehnt. Natürlich, selbstverständlich. Eckert, Sie wissen, dass Sie am Abgrund stehen. Das ist Ihnen klar. Herr Hauptsturmführer, ich bereue diese Beziehung aus tiefstem Herzen. Ich möchte das alles wieder gut machen. Dazu bekommen Sie jetzt Gelegenheit. Erzählen Sie mal, wie sah es denn im Bekanntenkreis der Vera Korn aus? Na, das war alles Sodom und Gomorra. Schlimm. Die Jüdinnen, die haben ja alles versucht. Die haben sich arische Lebensmittelkarten besorgt. Dabei war denen jedes Mittel recht. Auch der Geschlechtsverkehr. Da machen sie sich ja keine Vorstellung, wie das zuging in diesem Klüngel von Juden, Mischlingen und Versippten. Da habe ich tatsächlich keine Vorstellung, Eckert. Da helfen Sie mir mal. Herr Kommissar, da hat's jeder mit jedem getrieben. Und die handeln mit allem. Da gibt's Kaffee, Schokolade, Zigaretten, sogar Schmuck. Schwarzhandel in ganz großem Rahmen. Erna Geng. Welche Rolle spielte die? Auch eine Jüdin. Eine ganz verschlagene Person. Die beste Freundin von der Korn. Allerdings, die haben wir wegen Raubhops genommen. Und wissen Sie, was die Geng erzählt hat? Nein? Sie hat zu Protokoll gegeben, dass sie die Wohnung von Vera Korn ausgeräumt hat. Sag ich's doch. Allerdings sei sie nicht eingebrochen, sondern habe den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen. Von Ihnen, hat sie gesagt. Die lügt. Ich zitiere aus dem Verhörprotokoll. Auf Anraten von Herrn Eckert hat Frau Sarah Geng Gegenstände aus der Wohnung der Vermissten entwendet. Einen nicht unbeträchtlichen Teil des Diebesguts hat sie an Dritte weitergereicht. Ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Das hoffe ich für Sie, Herr Eckert, das hoffe ich. Und Sie haben Frau Geng auch nicht erzählt, dass Sie Vera Korn zur Flucht verholfen haben. In die Schweiz. Und ihr noch 1000 Reichsmark mitgegeben haben. Die verdammte Jüdin lügt. Die verdammte Jüdin hat uns noch mehr erzählt. Sie sollen noch einmal aufgekreuzt sein bei ihr und erzählt haben, dass die Reichsbahn die Gestapo nun über Veras Verschwinden informiert hat und jetzt ermittelt werde. Nein, warum sollte ich? Die Gang will doch bloß ihren Kopf retten. Sie hätten dringlichst darum gebeten. Sie sagt, Moment, gebettelt hat der August mich. dass Sie nicht hineingezogen werden, dass es für Sie als Beamter das ausbedeutet hätte. Ich habe der Korn nicht zur Flucht verholfen. Das müssen Sie mir glauben. Das will ich Ihnen jetzt sogar mal glauben, Eckart. Aber weiter. Sie haben mit der Jüdin Korn ein Verhältnis gepflegt, obwohl Sie von dem jüdischen Treiben um sie herum wussten. Ja, das gebe ich zu. Sie hat mich schlecht beeinflusst. Ich habe versucht, mich zu befreien von ihr. Immer wieder. Sie war ein ganz schlechter Einfluss. Ja, Eckart, da haben Sie sich schuldig gemacht. Am deutschen Volk. Das ist Ihnen klar. Ja, es war eine Schande. Eine was? Eine Rassenschande. Aber es war dann doch schon aus. Eigentlich wollte ich mich ja schon im Sommer von ihr trennen. Wenn Sie denken, dass ich sie versteckt habe oder ihr zur Flucht verholfen habe, das stimmt nicht. Wirklich nicht. Wo ist die Korn? Ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Lauter! Na, wo wäre also Frau Korn ist? Nicht! Der Parteigenosse Schmidt hat ausgesagt. Der Eckart war nicht richtig bei der Sache, verrechnete sich andauernd. Und dann sagte er immer wieder andere Sachen, wenn es um seine Geliebte ging. Also darum, dass die nicht mehr zur Arbeit kam. Alle wussten ja, dass er ein Verhältnis mit der Jüdin hatte. Erst sagte er, ihre Tochter, die kleine Eva, sei krank. Dann erzählte er, sie ist geflohen. Dann wieder irgendwas von einem Bombenangriff, der ihr Haus getroffen hat. Wir haben uns dann irgendwann nur noch lustig darüber gemacht, was er heute wieder erzählt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt habe. Sie scheinen ja ein ganz schlechtes Gedächtnis zu haben, Eckart. Wie? Mein Vater hat immer gesagt, dass ich nicht der Hellste bin. Mir geht es auch oft so. Meine Frau macht sich immer lustig darüber. Ich weiß zum Beispiel morgens nie, wo ich meine Taschenuhr zur Nacht abgelegt habe. Und dann suche ich in der ganzen Wohnung. Zum Schluss zeigt mir meine Frau dann, wo sie liegt. Wo meine Uhr ist, weiß ich immer, Herr Kommissar. Wollen wir erstmal einen Kaffee trinken, Herr Eckart? Kaffee? Oh, das sehr gern. Ich habe ja bestimmt schon ein Jahr lang keinen Kaffee mehr bekommen. Wir bekommen Sonderrationen. Bohnenkaffee mit Zichorie. Ja, schließlich müssen wir ja immer wach sein, nicht wahr? Natürlich. Sehen Sie, Eckart, jetzt habe ich ganz vergessen, wo wir stehen geblieben waren. Was man so alles vergisst, darüber hatten wir gerade gesprochen, glaube ich. Natürlich, danke. Sagen Sie, Herr Eckart, an die Suchmeldung können Sie sich auch nicht erinnern. Was denn für eine Suchmeldung? Lesen Sie keine Zeitung? Ab und zu, warum? Wir haben vor 5 Tagen einen Fahndungsaufruf herausgegeben. Die Leichen von einer Frau und deren Tochter wurden gefunden. Davon wissen Sie nichts? Nein, davon weiß ich nicht. Kollegen und Beamte von Ihnen haben sich bei uns gemeldet, aber Sie nicht. Es wurden 20.000 Reichsmark Belohnung ausgesetzt für Zeugen, die uns helfen, den Täter zu finden. Tja, wir lassen uns das was kosten. Hier geht es schließlich um die Sicherheit des deutschen Volkes. Wollen Sie das mal lesen, Eckart? Hier, bitte. Informieren Sie sich. Berliner Morgenpost, 2. Dezember 43. Ach, lesen Sie es ruhig laut vor, Eckart. Den Personen sind zu Lebzeiten Halsschnitte und der Frau zusätzlich 3 Stichverletzungen in der Herzgegend beigebracht worden. Die Zerstückelung der Leichen wurde von dem Mörder mit auffallender Sicherheit und Sachkunde vorgenommen. Wo wird eine Frau mit Tochter, auf die die gegebene Beschreibung zutreffen könnte, vermisst? Wenn auch durch die wiederholten Terrorangriffe der angloamerikanischen Bomberverbände ein großer Teil der Berliner Einwohnerschaft mit persönlichen Sorgen belastet ist, ergeht dennoch Der dringende Appell zur Mitarbeit, damit dieses verabscheuungswürdige Verbrechen im Interesse der Allgemeinheit seine Aufklärung findet. Großer Erfolg, die Sache mit dem Aufruf. Was meinen Sie, wie viele Zeugen sich gemeldet haben? Schätzen Sie mal. Ich weiß nicht. Stellen Sie sich vor, allein gestern hatte ich 22 Zeugen hier. Die Leute sind scharf auf die 20.000. Da kommen selbst die Juden aus ihren Löchern gekrochen. Und alle haben Angst, dass in diesen unruhigen Zeiten auch noch ein Psychopath sein Unwesen treibt. Die zeigen doch jeden an. Das muss man positiv sehen. Ein gesundes Misstrauen der Bevölkerung untereinander hat noch keinem Staat geschadet. Wollen Sie was sagen, Eckert? Sie sind so blass. Mir ist ein bisschen übel. Kommen Sie, trinken Sie. Trinken Sie einen Kaffee, es wird Ihnen gut tun. Danke. Sie kennen das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Familie? Naja, es geht da denn um die Bestrafung von Rassenschande, glaube ich. Richtig, Eckert. Der Geschlechtsverkehr zwischen Deutschblütigen und Juden wird mit Gefängnis oder Zuchthaus geahndet. Ja. Was denken Sie? Wie viel Sie kriegen werden wegen dem Verhältnis zur Jüdin Korn? Ich weiß nicht. Nach gängiger Gerichtspraxis kämen Sie mit einer Freiheitsstrafe von 1 bis 2 Jahren davon. Ach. Besser? Bitte? Ob es Ihnen besser geht? Es geht. Danke. Nun haben wir da einen Karton mit Leichenteilen gefunden. Ganz akkurat zersägt. Und da habe ich mich gefragt, gehören die zu einem Opfer oder zu mehreren? Was meinen Sie? Zu welchem Ergebnis bin ich gekommen? Oh, jetzt passen Sie doch auf. Der schöne Kaffee. Bei einem Bluttest haben wir festgestellt, dass es sich um Mutter und Tochter handelt. Die Leichenteile wurden in der Potsdamer Straße 165 gefunden. Am 24. November früh um 7 steht im Protokoll. Ich habe das nochmal überprüft. Das heißt also, dass die Leichenteile in der Nacht vom 23. zum 24. November im Hausflur abgestellt wurden. Wo waren Sie eigentlich in dieser Nacht? Ich kann mich im Moment nicht erinnern. Strengen Sie sich ein bisschen an, Eckert. Ich glaube, da war ich in Heinersdorf bei meiner Frau. Ihre Frau hat aber ausgesagt, sie wäre in dieser Nacht bei Ihnen in Berlin gewesen. Meine Frau, mit ihr haben Sie auch schon gesprochen? Warum soll es bei Ihrer Frau anders sein als bei meiner? Die können sich einfach besser erinnern. Wir hatten Sie 2 zum Verhör hier, also, wo waren Sie? Wenn meine Frau sagt, dass sie hier war, dann stimmt das wohl. Dann war ich in Berlin. Bei unserem 2. Verhör hat Ihre Frau noch einmal nachgedacht, mit meiner Hilfe. Dann hat sie ihre erste Aussage korrigiert. Sie ist erst am Wochenende darauf bei Ihnen in Berlin gewesen. Ach. Wahrscheinlich wollte sie Sie schützen. Haben Sie das verdient, Eckert? Ich bin jetzt ganz durcheinander. Dann lassen Sie mich mal zusammenfassen. Sie waren in der Nacht vom 23. auf den 24. November in Berlin. Ja, das stimmt wohl. Nun sehen Sie, jetzt erinnern Sie sich. Unsere fleißigen Kollegen aus Lörrach haben im D-Zug aus Berlin 2 später einen Handkoffer und ein Paket gefunden. Nun raten Sie mal, was da drin war. Keine Ahnung. Wirklich nicht? Tja, dann werde ich es Ihnen mal erzählen. Das waren ebenfalls Leichenteile einer Frau und eines Kindes, ganz frisch, fachmännisch zerlegt. Von der Mädchenleiche ist lediglich der Rumpf vorhanden. Das ist ja alles so schrecklich. Nicht wahr? Dagegen müssen wir doch was tun. So, Eckert, ich will mal laut nachdenken. Was, wenn wir es mit einem Lustmörder zu tun haben? Einem Serienmörder? Ich muss gleich mit dem Staatsanwalt reden. Was soll ich ihm sagen? Aber was habe ich damit zu tun? Eckert, ich muss ihm was sagen. Die zerstückelten Körperteile sind gefunden worden. Da bringt jemand eine Frau und ihr Kind um, zersägt sie und ist so verrückt, die Leichenteile quer durch Deutschland zu verschicken. Mitten im Krieg, der Staatsanwalt wird mich auslachen. Ja, Für Wahnsinnige ist immer Krieg. Ich bin nicht wahnsinnig. Was haben Sie da gesagt? Ich bin nicht wahnsinnig. Wer spricht denn von Ihnen, Eckart? Oder sprechen wir hier von Ihnen? Lassen Sie mich. Eckart, am Korpus fehlen nur noch die Oberschenkel und die Hände der Frau. Aber das kriegen wir trotzdem identifiziert. Darauf können Sie Gift nehmen, Eckart. Ich werde Ihnen jetzt einige Fotos zeigen. Vielleicht erkennen Sie ja jemanden wieder. Mein Gott. Sieht hässlich aus, nicht wahr, Eckart? Das sind jetzt Teile von... Ja, Leichenteile, Eckart. Sind alle noch recht gut zu erkennen, nicht wahr? Eckart, Menske, jetzt nehmen Sie sich mal zusammen. Sowas sehen Sie an der Front jeden Tag, und zwar in echt. Und? Erkennen Sie etwas wieder? Nein. Die Köpfe haben wir noch nicht gefunden. Wir waren in Ihrer Wohnung, Eckart. Was denken Sie, was wir da entdeckt haben? Ich weiß es nicht. Zunächst mal einen großen Karton mit hunderten ungültiger Lose der Lotterie des Winterhilfswerkes. Sie brauner Glücksmann. Ach, das kann ich erklären. Und dann Reste von Packpapier und Zeitungen, zerrissene Seiten der illustrierten Koralle. Die sind vom, kann das hier ganz schlecht lesen, ja, vom 16. Mai 1943. Wissen Sie, worin die Leichenteile im Handkoffer verpackt waren? Nein. In der Seite der Koralle vom 16. Mai 1943. Ist das nicht ein Zufall? Ein Zufall. Außerdem haben wir zwei Beile gefunden. Naja, ein ehemaliger Schlachter hat sowas ja vielleicht zu Hause. Ich war kein Schlachter. Und Blut haben wir gefunden. Überall Blut. Ich verstehe nicht. Sie haben versucht, es mit Reinigungsmitteln zu entfernen. Aber Sie waren nicht gründlich genug, Eckart. Wir haben Blutspritzer an den Wänden gefunden. Manche noch mit angeklebtem Haar. Ein richtiges Gemetzel haben Sie da veranstaltet. Ich bin so entsetzt. Diese Fotos. Es waren doch nur zwei Jüdinnen, Eckart. Nicht weiter schlimm. Kein Grund für einen strammen Deutschen wie Sie, sein Gewissen unnötig zu belasten. Naja. Überlegen Sie mal. Ja? Haben Sie was zu sagen, Eckart? Kommen Sie. Bringen wir den Fall ordentlich zu Ende. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Ja. Ja. Ich möchte gestehen. Gut so. Also. Ich hatte ein Verhältnis mit dieser Jüdin. Wir haben überall Blut gefunden. In der Küche, im Schlafzimmer. Das war schrecklich. Das glaube ich Ihnen. Ich war allein mit der Vera Korn. Die Tochter schlief nebenan in der Küche. Auf dem Sofa. Sie sind also der Mörder von Vera Korn und ihrer Tochter. Ich wollte das nicht. Es ist passiert. Ich konnte dann nicht anders. Im Klartext. Sie haben gemordet. Ich werde Ihnen helfen. Dafür muss ich aber alles wissen. Ganz genau. Strengen Sie sich an. Alles. Vielleicht war es gar kein Mord, sondern nur Totschlag. Das war ja Notwehr. Die Jüdin hat mich erpresst. Da musste ich mich doch zur Wehr setzen. Natürlich. Wie hat sie denn erpresst? Mit Geld? Mit ihrem Vermögen? Das Vermögen von dir? Damit habe ich gar nichts zu tun. Das haben andere geklaut. Die Juden. Kennen Sie den geschiedenen Mann von Vera Korn? Habe ich nie gesehen. Er ist an der Ostfront. Immerhin hatte die Korn ihm zu verdanken, dass sie privilegiert war. Ihm und der gemeinsamen Tochter. Nur deshalb war sie ja noch hier. Also das Evchen, die war ja evangelisch getauft. Und die Vera war auch schon lange aus der jüdischen Gemeinde. Günter Korn war kürzlich hier. Ich habe ihm dieselben Fotos wie Ihnen vorgelegt. Er hat das Muttermal am Rumpf seiner Frau erkannt. Und zwei Leberflecke, die Ihnen ja auch nicht unbekannt sein dürfen. Herr Kommissar. Er hat außerdem von einigen sehr persönlichen Wertsachen gesprochen. Von einer goldenen Armbanduhr, einem goldenen Ring mit einem großen Brillanten, zwei Perlenuhrringen. Die Sachen soll sie immer getragen haben. Wissen Sie, wo diese Sachen sind? Nein, Das weiß ich wirklich nicht. Wir wissen von Herrn Korn sehr gut über das Vermögen Bescheid. Immerhin stammt die Korn aus einer sehr wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Davon? Ich weiß davon nichts. Wirklich nicht? Wir haben da eine verschlossene Kassette bei Ihnen gefunden. Wollten Sie mit der Jüdin fliehen? Nein. Vielleicht in die Schweiz. Wie kommen Sie darauf? Niemals wollte ich mit der weg. Sie haben einen Bruder bei der Schweizer Grenzpolizei. Von dem hat uns Ihre Frau erzählt. Sollte der Sie beide vielleicht rüberlassen? Das ist nur ein Halbbruder. Den kenne ich gar nicht richtig. Kommen Sie rein! Leute! Nur keine Scheu, kommen Sie. Frau Charlotte Marie Eckert, geborene Mahlendorf. Setzen Sie sich. Ja, das bin ich. Ist das Ihr Mann? Ja, mein Mann. Sie leben seit einem Jahr getrennt. Er in Berlin, Sie in Heinersdorf bei Berlin. Wegen der Bombenangriffe bin ich mit den beiden Söhnen raus zu den Eltern. Ich helfe dort in der Landwirtschaft. Kommt Ihr Mann Sie oft besuchen? Nein, nur ab und zu. Und Sie fahren zu ihm nach Berlin? Ja, manchmal, wenn ich Zeit habe, schaue ich nach dem Rechten. Stimmt doch, August. Sie müssen Ihren Mann nicht fragen, ob es recht ist, was Sie sagen. Geht Ihr Mann fremd? Nein. Oder, ja, naja, einmal. Das ist schon lange her, vor 3 Jahren, da hat er was gehabt. Ich war im Krankenhaus. Ach, Sie sind jetzt still, Eckert. Sie erwähnten kürzlich, dass Ihr Mann einen Bruder bei der Schweizer Grenzpolizei hat. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann vorhatte, in die Schweiz zu fliehen? Warum sollte er das tun? Der kennt ihn doch gar nicht. Nein? Warum auch? Vielleicht, weil er beschlossen hatte, dort mit einer anderen Frau ein neues Leben anzufangen? Ihr Mann lebt allein in Berlin. Hatte ein Verhältnis. Sie müssen ganz ehrlich antworten, Frau Eckert. Was glauben Sie? Ich denke eher nicht. Sie denken nicht. Na, Eckert, wollen Sie Ihrer Frau mal die Wahrheit gestehen? Kommen Sie, seien Sie mal nicht so feige. Machen Sie schon. Lotti, ich... Ja, ich... Und stellen Sie sich vor, Frau Eckert, ich muss Ihnen sagen, dass es sich bei dem Verhältnis Ihres Mannes um eine Jüdin handelt. Eine Jüdin? Wie kommt er denn zu einer Jüdin? Ich verstehe das nicht. August! Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, Frau Eckert, da haben Sie mir erzählt, dass als Sie am 27. November die Wohnung Ihres Mannes geputzt haben, da seien Ihnen einige Blutspritzer aufgefallen. Ja, das war von dem Kaninchen gekommen, das mein Mann für uns geschlachtet hatte. Ein Kaninchen? Das haben Sie ihm geglaubt? Das Kaninchen ist ihm ausgerissen, als die Kehle noch nicht richtig durch war. So war das also, Frau Eckert. Das, was in der Zeitung gestanden hat, das ist mein Mann nicht gewesen, Herr Kommissar. Herr SS-Hauptsturmführer. Lotti. Herr SS-Hauptsturmführer. Herr SS-Hauptsturmführer. Eckert, Sie reden nur, wenn ich Sie frage. Verstanden? Sie haben also nichts von Frau Korn, Vera Korn, gewusst? Nein, da wusste ich nichts von. Aber wenn er Sie besucht hat, da brachte er doch hin und wieder Geschenke mit. Ja, das ein oder andere Mal, ja. Ja, was hat er Ihnen denn so mitgebracht? Na, normal sein Kostüm, ein Ring, silberne Serviettenhalter. Und Sie haben Ihren Mann nicht gefragt, woher er die Sachen hat? Wir haben nie über so etwas gesprochen. Frau Eckert, ich habe jetzt nur noch 2 Fragen an Sie. Kennen Sie diesen Koffer? Ja, das ist unser Koffer. Ich erkenne ihn wieder. Und diesen Karton? Von Maggie. Das war die Spielzeugkiste von meinem Sohn. Da ist ja... Ist das Blut? Am Koffer auch, Frau Eckert. Was? Aber Lotti, ich habe immer nur euch lieb gehabt. Ruhe, Eckert. Wir reden gleich weiter. Frau Eckert, Sie warten bitte draußen. Wenn das Protokoll fertig ist, müssen Sie es noch unterschreiben. Ja, aber... Ach, Frau Eckert, den schönen Pelzmantel da, wo haben Sie den her? Den hat mir mein Mann geschenkt. Zu Weihnachten im Voraus. Sehr schön, der Pelz. Ich muss Sie leider bitten, ihn auszuziehen. Das Beweismaterial. Der Mantel gehörte Frau Korn. August! Das ist... Eine Schande, August. Ich verstehe. Frau Eckert. Heil Hitler. Heil Hitler. Herr Hauptsturmführer. Ein schöner Pelz. Wirklich. Und hier haben wir auch die Kassette aus Ihrer Wohnung. Wo ist eigentlich der Schlüssel zu der Kassette? Wo hast du ihn versteckt? Ich habe ihn hier. Wo hier? Hier in meinem Hosenbund habe ich ihn eingenäht. Rausgeben. Ja, ich bin ein Schweinehund gewesen. Lauter Eckert, ich verstehe Sie nicht. Ich bin ein Schweinehund gewesen. Das ist gar nicht auszudenken. Na, schau mal an. Prächtig, prächtig. Da haben wir alles, was wir gesucht haben. Ring, Ohrringe, Uhr. Das hatte die Korn doch getragen. Ja, ich habe es später in die Kassette getan. Und die anderen Wertsachen hier gehörten auch alle der Korn. Ich sollte das alles für Sie verwahren. Und Sie haben diese Sachen versteckt? Ich habe mich von ihr breitschlagen lassen hier. Das war ein recht großes Depot, wie? Ich habe gehofft, dass sie bald abtransportiert wird. Ich habe gedacht... Warum sollen die Juden alle diese teuren Sachen für sich behalten dürfen? Sie fanden, dass Ihnen das eigentlich zustehen sollte. Ihnen und Ihrer Frau. Das war doch gegen das Gesetz. Deshalb hatte ich auch diesen anonymen Brief geschrieben. Den habe ich hier in meinen Unterlagen. Leider nicht in Ihrer schönen Handschrift. Auf Maschine, aus Ihrer Dienststelle. Poststempel 5.11.43 an Frau Vera Korn. Nehmen Sie bitte von gut unterrichteter Seite die Mitteilung entgegen, dass Sie in den nächsten Tagen mit der Evakuierung zu rechnen haben. Ein wohlwollender Unbekannter. Sie waren also dieser wohlwollende Judenfreund? Ich hatte auch an die Gestapo geschrieben, anonym, um auf die Vergehen aufmerksam zu machen. Damit sie abgeholt wird? Ja, oder dass sie es mit der Angst zu tun bekommt und dass sie... Na, Sie wissen schon. Ich weiß. Die hatte so viel, Herr Kommissar. Geld, Wertsachen. Warum die? Man würde auch was haben vom Leben. Sie hatte eine große Wohnung, viele schöne Möbel, der reinste Luxus. War alles von ihrer Familie. Ihr Vater hatte früher ein gut gehendes Konfektionshaus in Berlin. Ein Grammophon, Platten en masse, eine Musik. Tue. Ich kam mir da ganz klein vor. Hm. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt schon an Mord gedacht, als Sie den Brief schrieben? Ich weiß gar nicht, wie Sie das meinen. Haben Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie diesen Brief schrieben, Anfang November, schon an Mord gedacht? Ja oder nein? Vertun Sie Ihre Chance nicht. Denken Sie nach, Mann. Ja. Langsam. Ja, ich habe mich ausgenützt gefühlt von dieser Jüdin. Sie hat mir diese Sachen zur Aufbewahrung gegeben und ich hatte mir erst gar nichts dabei gedacht und ihr nur einen Gefallen tun wollen. Aber dann wurde sie immer frecher und da wurde ich misstrauisch. Was ich da für Sie verwahre. Sie haben nachgesehen in dem Koffer, in der Kassette. Hm? Und schon mal das eine oder andere Ihrer Frau mitgebracht, den Pelz zum Beispiel. Ja, aber ich kannte ja den Wert gar nicht von dem Schmuck und den Pelzen. Ich komme ja nicht aus diesen Verhältnissen. Das waren so typisch jüdische Verhältnisse. Da habe ich gedacht, das ist ja Volksvermögen. Und da habe ich zum ersten Mal an die Beseitigung von der... Vera Korn gedacht. Sie haben also an einen Mord gedacht, um der Jüdin ihren Besitz zu entwenden. Ich wollte es dann dem Staat geben. Wann wollten Sie die Wertsachen der Jüdin dem Staat geben? Nachdem ich sie beseitigt hatte. Und? Ich verstehe nicht. Sie haben jetzt schon 2 Wochen Gelegenheit gehabt, dem Staat sein Eigentum zu geben. Und? Ich konnte nicht mehr richtig nachdenken. Sie haben die Geschenke, die Sie Ihrer Frau gemacht haben, nicht zurückgefordert. Ja, ich bin ein Schweinehund gewesen. Sie haben den Mord also geplant, um sich zu bereichern. Das stand ihr als Jüdin doch gar nicht zu. Und es war Unrecht, was sie da von mir verlangt hat. Deshalb kam Ihnen die Idee, sie umzubringen? Ich habe mir sogar ein Seitenmesser zugelegt. Aber das haben Sie für den Mord nicht benutzt. Nein, das hat sich dann alles anders ergeben. Ihre Tatwaffen waren ein Hammer und ein Küchenmesser, stimmt das? Ja, das Küchenmesser habe ich noch schleifen müssen. Während der Tat? Es war nicht scharf genug. Ich habe die Vera zu mir bestellt in die Gotenstraße mit ihrem Töchterchen. Am Sonntagnachmittag. Den 21. November. Und Sie hatten keine Skrupel? Nein. Als ich mir den Plan zurechtgelegt hatte, nicht mehr. Ich hatte ja schon von den Juden-Evakuierungen gehört und außerdem, die Korn hatte mich doch ausgenützt. Sie brachte Zucker, Tabak und Zigaretten mit. Wir rauchten. Dann habe ich sie auf die Probe gestellt. Vera, habe ich gesagt, Vera, hier ist deine Schmuckkassette, alles drin. Soll ich sie nicht weiter für dich aufbewahren? Da sagte sie, nein, ich nehme sie heute mit. Ich frage sie, aber wo willst du hin damit? Lächelt sie mir frech ins Gesicht. Es gibt doch noch einen anderen Bekannten, der auf die Sachen Acht geben wird. Sie hatte also einen anderen, das hat sie gekränkt. Warum tust du mir das an, habe ich geschrien. Ich habe doch immer zu dir gestanden, selbst wenn ich berufliche Nachteile davon hatte. Aber sie hat nur so abschätzig zu mir rübergeblickt, was für Nachteile. Man will mich jetzt an die Strecke strafversetzen zu den Bombentrichtern. Aber ich lasse mich nicht abservieren. Das mit der Kassette, das ist schließlich strafbar für dich. Ich habe ihr gedroht, die Kassette der Polizei zu übergeben. Aber sie lachte nur. Dann bist du selber auch dran. Ich zieh dich mit ins Verderben. Du lässt mich jetzt auf der Stelle gehen mit meiner Tochter und mit der Kassette. Sei still, du verdammte Hure, wenn die Nachbarn uns hören. Ich war so wütend. Ich hab sie gewürgt. Dann habe ich sie erschlagen. Und das Mädchen? Das kleine Evchen. Sie hat nur da gestanden und nichts gesagt. Nichts. Nicht einmal geweint hat sie. Sie stand einfach nur da und schaute ihre tote Mutter an. Komm, Evchen, gleich hast du es auch geschafft. Reiße dich zusammen, Mensch. Eckart. War das der erste Versuch? Oder hatten Sie vorher schon versucht, die Korn umzubringen? Ich wollte sie schon töten, als wir im Oktober zusammen in Dresden waren. Ich wollte die beiden in die Talsperre schubsen, weil sie doch nicht schwimmen konnten. Und danach? Da hatte sich erst nichts ergeben, aber dann hat sie mich immer wieder bedrängt und dann musste ich doch handeln. Sie haben die Tat also ganz genau geplant? Die hat sich angemacht, wie sie gar nicht anders konnte. Die brauchte mich nur als ihren Aufbewahrer. Und nimmt sich einen anderen. So ein Flittchen, so ein verdammtes jüdisches Flittchen. Das will ich auch vergütet haben, habe ich mir gedacht. Aber Ecker, spielen Sie nicht den Eifersüchtigen. Hören Sie jetzt mal auf mit dem Judenquatsch. Ist doch eine Ausrede. Sie haben gemordet. Und Sie hatten keine Schuldgefühle. Doch, mit dem Kind. Das tat mir so. Die Tatwerkzeuge hatten Sie sich bereitgelegt? Ja, den Hammer hatte ich mir hingelegt. Zum Zuschlagen und das Küchenmesser. Also, so kommen wir der Sache näher. Sehen Sie, Eckart, ich will hier einen ordentlichen Kriminalfall haben. Nichts Politisches. Das ist für uns beide das Beste. Verstehen Sie mich, Eckart? Ich fasse mal zusammen. Es war Habgier, die sie zu dem Mord getrieben hat. Ja, Das ist richtig. Aber ich... Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Kann ich das nochmal laut und deutlich hören, Eckart? Ja. Ich habe aus Habgier getötet. Aus gemeiner, niederträchtiger Habgier, Eckart. Was sind Sie also? Ein Raubmörder? Ein Raubmörder, richtig. Ein Mörder aus niederen Beweggründen. Und Raubmörder werden in unserem Staat geköpft. Aber Sie haben mir doch... Ich wollte ja... Es war doch nur eine Jüdin! Zum Protokoll! Abführen! Die Reichtümer, die Sie hatten, haben wir Ihnen abgenommen. Und wir haben diese Reichtümer rechtlos dem Reich, dem Staat abgeführt. Wir haben uns nichts davon genommen. Einzelne, die sich verfehlt haben, die werden gemäß einem von mir gegebenen Befehl, wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, ist des Todes. Gnadenlos! Wir haben nicht das Recht, uns auch nur mit einem Pelz, mit einer Mark, mit einer Zigarette, mit einer Uhr, mit sonst etwas zu bereichern. Schwöre ich. Das haben wir nicht. Rolf Bernhard Holle, als Regierungs- und Kriminalrat des neu gegründeten Bundeskriminalamtes, dem deutschen Volk zu dienen, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und alle in meinem Vaterland geltenden Gesetze zu wahren und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. Ich bin ein Schweinehund. Das ist gar nicht auszudenken. Hörspiel nach einem wahren Kriminalfall von Matthias Eckold und Tatjana Reese. Plötzensee, den 29. März 1944. Meine liebe Lotte und lieber Junge. Endlich ist die ersehnte Stunde herbei, in der ich aus tiefstem Herzen zu euch sprechen darf. Zunächst dir und dem Jungen die herzlichsten Grüße und besten Wünsche für euer ferneres Wohlergehen, sowie dir, meine liebe Lotte, noch nachträglich die besten Wünsche zu deinem Geburtstag. Durch meine Handlungsweise ist über uns ein großes Herzeleid gekommen. Die Juden haben meine Seele vergiftet. Sie haben mich zum Schweinehund gemacht. Mein Gnadengesuch ist abgelehnt worden. Wir werden uns nun nie mehr wiedersehen. Es sprachen Rolf Bernhard Holle, Sven Lehmann, August Eckert, Martin Seifert, Lotte Eckert, Ilka Teichmüller. O-Töne: Heinrich Himmler vor Generälen der Waffen-SS in Posen 1943. Ton: Peter Kainz. Dramaturgie und Regie: Christoph Dietrich. Produktion Studio H2 Arge 1 2011.